Das sri-lankische Gedenkkomitee zum 23. Todestag vom großen Führerpräsidenten Kim Il-sung wurde am 19. Juni in Colombo gebildet. Das Komitee beschloss, verschiedene Veranstaltungen wie Seminar über die unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zu organisieren. Am 18. Juni rief die antiimperialistische Plattform Deutschlands das Gedenkkomitee für den großen Führerpräsidenten Kim Il-sung ins Leben.